Herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung zum G20-Rondenberg-Prozess. Die Kampagne Gemeinschaftlicher Widerstand, die ja auch heute hier eingeladen hat zu der Veranstaltung, die wurde bereits Ende 2019 ins Leben gerufen. Und unser Schwerpunkt ist die politische Unterstützung der Angeklagten im sogenannten G20-Rondenberg-Verfahren. Bundesweit sind an der Kampagne Menschen beteiligt, die im Rahmen der Kampagne Kundgebungen, Demos, Veranstaltungen und andere Soli-Aktionen machen. 6,5 Jahre nach dem G20-Gipfel sind wir jetzt schon später. Und in Hamburg hat die Staatsanwaltschaft immer noch einen starken Verfolgungswillen und wünscht sich Haftstrafen, und zwar für das Mitlaufen auf einer Demonstration, bei der es zu massiver Polizeigewalt und zahlreichen Verletzten kam. Beim Rondenberg-Verfahren hat die Staatsanwaltschaft Hamburg gegen 85 AktivistInnen Anklage erhoben. Der Vorwurf lautet schwerer Landfriedensbruch, und zwar ohne, dass den Angeklagten selbst auch nur eine Straftat individuell vorgeworfen wird. Es gab auch bereits Prozesse zu den Geschehnissen am Rondenberg. Fabio aus Italien saß nach seiner Festnahme fast 5 Monate in Untersuchungshaft in Hamburg. Sein Prozess platzte dann letztlich im Februar 2018, weil die Richterin in Mutterschutz ging. Und ein weiterer Prozess gegen 5 Minderjährige hatte im Dezember 2020 begonnen und wurde aufgrund der Corona-Pandemie im Januar 2021 abgebrochen. Jetzt gibt es also Anfang 2024 den 3. Anlauf im Rondenberg-Verfahren gegen diesmal 6 Betroffene. Für das Jahr 2024 sind erstmal 25 Gerichtstermine, die bis in den August reichen, festgesetzt worden. Die Ereignisse am Rondenberg sind auch ein Beispiel für massive Polizeigewalt. Hunderte Menschen hatten während des G20-Gipfels versucht, die Zufahrtswege zum Austragungsort des Gipfels zu blockieren. Vom Protestcamp in Altona haben sich verschiedene Demonstrationszüge auf den Weg gemacht und im Gewerbegebiet Rondenberg attackierten Polizeieinheiten ohne Vorwarnung brutal einen Demonstrationszug, also einen dieser mehreren Demonstrationszüge. Die Angegriffenen werden nun auf die Anklagebank gezerrt und ihr Protest soll kriminalisiert werden. Wir lassen uns von der massiven staatlichen Repression jedoch nicht einschüchtern und stehen solidarisch an der Seite der Betroffenen. Bei den Prozessterminen wird es immer Kundgebungen vor dem Gerichtsgebäude geben, also beginnend nächsten Donnerstag und Freitag und dann an allen Prozesstagen, die es geben wird. Und am Samstag, dem 20. Januar, findet die bundesweite Demonstration in Hamburg unter dem Motto gegen staatliche Repression, gemeinschaftlicher Widerstand um 16 Uhr am Jungfernstieg in Hamburg statt. Und es fährt auch ein Soli-Bus von Berlin nach Hamburg zur Demo und wieder zurück. Und zwar fährt der los am Ostbahnhof in Berlin am Samstag, dem 20. um 10.30 Uhr. Heute wollen wir uns nochmal eingehender mit dem am 18. Januar beginnenden Prozess auseinandersetzen und haben dafür mehrere Referenten eingeladen, die ich jetzt mal kurz vorstellen werde. Hier zu meiner Linken sitzt Nils. Er ist Betroffener im Rondenberg-Prozess, der am 18. Januar beginnt. Dann haben wir hier neben mir Stefan Schrage und Adrian Wedel, die Anwälte im aktuellen Rondenberg-Prozess sind. Und da sitzt Nils von der IL in Berlin. Wir werden es jetzt so machen, dass erst ich den Leuten, die mit mir auf dem Podium sitzen, ein paar Fragen stelle. Und anschließend werden wir das dann auch nochmal fürs Publikum öffnen. Da könnt ihr auch noch Fragen stellen. Vielleicht erstmal an dich, Nils. Es ist jetzt ja schon 6,5 Jahre her, aber was war 2017 deine Motivation, dich überhaupt an den Protesten gegen den G20-Gipfel in Hamburg zu beteiligen? Hi alle. Also diese Gipfelproteste insgesamt, die haben ja eine total lange Tradition eigentlich international. Also jedes Jahr werden diese Gipfel, sei es jetzt G20 oder G7 oder WTO oder so, werden ja eigentlich Anziehungspunkt von riesigen Massenprotesten. Und mir ist das auch bei der Vorbereitung jetzt auf die Veranstaltung nochmal aufgefallen. Also aus meiner Sicht liegt es daran, dass da so viele verschiedene Teilbewegungen und einzelne Aspekte zusammenkommen für die Leute. Zum Beispiel bei den G20 sieht man das. Die G20 sind die größten Kriegstreiber weltweit, die größten Verfechter von Militarismus und Aufrüstung. Die absolute Mehrheit der Kriege in den letzten 10 Jahren, 20 Jahren, ging von den G20-Staaten aus. Also von Afghanistan über Irak bis jetzt Ukraine. Da ist auch Deutschland ganz, ganz aktiv mit dabei, mit NATO-Atomwaffen auf deutschem Gebiet, mit Waffenlieferungen in die ganze Welt und auch ganz direkt mit der Bundeswehr in Libyen, in Afghanistan. Deswegen war der G20-Gipfel in Hamburg Anziehungspunkt für die Friedensbewegung. Auf der anderen Seite sind viele G20-Staaten eben die Betreiber einer Abschottungspolitik gegenüber den Menschen, die vor diesen Kriegen, aber auch insgesamt vor Armut, Elend, Umweltzerstörung fliehen müssen. Ihr wisst es, dass auch gerade in Deutschland das Asylrecht in den letzten Jahren massiv ausgehöhlt wurde, dass die Europäische Union zu einer Festung geworden ist. Und deswegen war der G20-Gipfel auch Anziehungspunkt für die Bewegung, für die Rechte von Flüchtlingen, von Migranten und für die antirassistische Bewegung. Die G20 sind gleichzeitig die großen Umweltverschmutzer und Klimasünder. Mit Trump war ja sogar in Hamburg wirklich einer dabei, der ganz offen den Klimawandel geleugnet hat. Aber auch insgesamt sieht man das bei den G20-Gipfeln. Die behaupten zwar, dass diese Gipfel ja eigentlich dazu da sind, dass das Klimaproblem und die Umweltverschmutzung angegangen wird. In Hamburg konnten sich dann aber nicht mal auf dieses eh schon ziemlich lasche Pariser Klimaabkommen einigen. Deswegen war der G20-Gipfel in Hamburg Anziehungspunkt für die Umweltbewegung und für die Klimaschutzbewegung. Die deutsche Regierung hat sich da in Hamburg mit offenen Frauenhassern und Patriarchen getroffen. Nicht nur Trump war dabei, von dem wir das wissen, sondern auch zum Beispiel Vertreter aus Saudi-Arabien, wo er nicht nur Frauen, sondern Schwulen, Lesben, Transleute wirklich barbarisch unterdrückt werden. Und deswegen war der G20-Gipfel in Hamburg auch ein Anziehungspunkt für die feministische Bewegung. In vielen G20-Staaten, Deutschland vorneweg, USA, aber auch von Indien bis Brasilien, sind rechte und faschistische Kräfte entweder erstarkt oder sogar schon Teil der Regierung. In Saudi-Arabien oder mit Saudi-Arabien sitzt sogar ein Land bei G20 am Tisch, was ja eigentlich eine offene faschistische Diktatur ist. Insofern war der G20-Gipfel in Hamburg auch Anziehungspunkt für die Bewegung für Demokratie und Menschenrechte und für die antifaschistische Bewegung. Und auch insgesamt, also wenn man sich das ganz große Bild anguckt, was sind denn die G20? Ja, das sind eben die Vertreter oder das sind die wirtschaftlich mächtigsten Länder der Welt. Und sie haben diese wirtschaftliche Macht, also diese wirtschaftliche Vormachtstellung, die haben sie eben gerade auf Kosten der anderen Länder. Sie haben diese Vormachtstellung gerade auf Kosten der wirtschaftlich abhängigen Länder. Und deswegen stehen sie eben für so viele Leute auch für eine Globalisierung, die eben auf Kosten der wirtschaftlich abhängigen Länder passiert und unter der Millionen Menschen eigentlich jeden Tag leiden müssen. Insofern war der G20-Gipfel in Hamburg auch Anziehungspunkt für die Bewegung für Solidarität über Grenzen hinaus und für soziale Gerechtigkeit. Und aus meiner Sicht ist genau diese Vielfalt der Proteste, also diese ganzen verschiedenen Teilbewegungen, die da gerade zusammenkommen, das sind ist eigentlich die Stärke dieser Gipfelproteste. Also da kommen für Frieden, für die Rechte von Geflüchteten, für Umwelt- und Klimaschutz, für Feminismus, für demokratische Grundrechte, für Antifaschismus, all diese ganzen Sachen kommen da zusammen. Und das ist, glaube ich, das, was am Ende die 100.000 Leute auf die Straße gebracht hat. Und das war auch der Grund, warum ich persönlich dahin gegangen bin. Ich glaube aber auch, dass viele Menschen eigentlich noch mehr wollen. Ich persönlich und ich glaube auch viele andere sind auch, wenn ich mir hier so das Publikum angucke, vielleicht auch einige von euch sind, glaube ich, auch mit grundsätzlicheren Gedanken nach Hamburg gefahren, sind für grundsätzliche gesellschaftliche Alternativen auf die Straße gegangen. Weil die G20 stehen eben nicht für sich allein, sondern die G20 stehen eben an der Spitze von einem globalisierten Kapitalismus, von einem ganzen System von Ausbeutung und unter dem eigentlich die Mehrheit der Bevölkerung und der Weltbevölkerung zu leiden hat. Und deswegen war ich persönlich auch auf der Straße in Hamburg für grundsätzliche Alternativen zum Kapitalismus. Danke dir. Das, an ganz vielen Stellen in Hamburg, anlässlich der Proteste, massive Polizeigewalt, aber eben auch da, war konkret, wurde der Demonstrationszug brutal zusammengeschlagen. Und es gab da vor Ort 73 Festnahmen. Davon mussten 14 Menschen im Krankenhaus behandelt werden und darunter waren wiederum 11 Schwerverletzte. zum Teil mit offenen Knochenbrüchen. Genau, andere 59, also noch 14 mussten im Krankenhaus behandelt werden und 59 kamen in die GESA. Insgesamt wurden dann aus den 73 Festnahmen 85 Angeklagte in dem aktuellen Verfahren. Die anderen wurden dann über die Öffentlichkeitsfahndung oder weil sie vermeintlich irgendwie identifiziert worden seien, in Videoaufnahmen so sind die zusammengekommen, diese Zahl der Leute. Vielleicht nochmal an dich, Nils. Das war ja massive Gewalt vor Ort und zieht jetzt noch viele Repressionen nach sich. Hast du schon im Vorfeld mit einer derartigen staatlichen Repression gerechnet? Also ich habe mir das gerade jetzt auch in der Vorbereitung von dieser Veranstaltung nochmal durch den Kopf gehen lassen, was das für eine absurde Drohkulisse war, die sie da aufgebaut hatten. Also ich hatte das gar nicht mehr so richtig im Kopf. Ich finde aber, wenn man sich im, vielleicht auch nochmal zu dem, was ich eben gesagt habe, wenn man sich anguckt, wofür die G20 stehen, dann wundert das auch eigentlich gar nicht. Also ich finde eigentlich die Mehrheit der Weltbevölkerung, die kann in diesem System von den G20 nur verlieren. Millionen sind über die Jahre eigentlich schon gegen diese Gipfeltreffen auf die Straße gegangen. Und insofern finde ich es auch nicht verwunderlich, mit was für einem martialischen Aufgebot, die sich da jedes Jahr schützen müssen. Also Jahr für Jahr verstecken sich diese Gipfeltreffen ja hinter Stacheldraht, hinter Polizei, hinter Militär. Und Jahr für Jahr sind eigentlich alle diese Gipfelproteste immer mit massiver Polizeirepression konfrontiert. Ich finde, in Hamburg gab es jetzt aber einen Unterschied. Und zwar normalerweise, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, irgendwie ist es doch so, dass die Staats- und Regierungschefs sich irgendwo in die Walachei verziehen. Also ich weiß nicht, zum Beispiel G7-Gipfel in Elmau war vielleicht oder G8-Gipfel in Heiligendamm oder so. Das ist immer irgendwo weit draußen auf dem Dorf mit dem Versuch eben dadurch auch die Organisation von Protesten zu erschweren. Die Hoffnung ist, dass dann weniger Leute kommen und die verstecken sich da im Grunde vor der eigenen Bevölkerung und versuchen das so ein bisschen auszusitzen. Jetzt war es anders. Also sie haben den Gipfel mitten nach Hamburg gelegt, in der Großstadt, in einer Hochburg von linker Bewegung. Das war natürlich eine riesige Provokation und ich finde, das hat man in Hamburg auch gespürt im Vorfeld. Die haben da in der Innenstadt diese 38 Quadratkilometer große Demo-Verbotszone verhängt. Also sie haben dafür gesagt, in diesem Gebiet darf gar nichts passieren und haben vorher vor dem Gipfel auch direkt schon Gesetze verschärft. Also sie haben diesen Paragraphen zum Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und zum tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte kurz vor dem Gipfel verschärft. Haben sogar genehmigte Protestcamps dann von der Polizei räumen lassen, haben Journalisten die Akkreditierung entzogen, haben die Grenzkontrollen wieder eingeführt. Die Polizei war da enorm militarisiert, sogar die Bundeswehr war vor Ort. Es war wirklich ein völlig absurdes Aufgebot, was da irgendwie vorher, so eine ganze, ja, so eine riesige Drohkulisse eigentlich, die da aufgebaut wurde. Schon ganz am Anfang, bevor eigentlich die erste Auftaktdemo überhaupt stattgefunden hatte, wurden dann anreisende Demonstranten, die da ausgestiegen sind im Hauptbahnhof, großflächig abgefilmt und überwacht. Ihr habt vielleicht auch mitbekommen, es gab diesen Bus von Die Falken, der angereist ist und einfach dann sofort eingesagt wurde. Den gesamten Bus haben sie direkt in die GESA gefahren. Irgendwelche Feiernden wurden mit Wasserwerfern angegriffen auf der Straße. Und das war alles noch, bevor überhaupt die Auftaktdemo stattgefunden hat. Also da war einfach gar nichts passiert. Die Auftaktdemo selber wurde dann wirklich mit martialischer Gewalt von der Polizei zerschlagen. Es gab mehrere Schwerverletzte. Die Polizei ist sogar auf gekennzeichnete Anwälte, Journalisten, Sanis draufgegangen. Und also insgesamt entstand bei mir da der Eindruck im Vorfeld, dass die Polizei jetzt einfach völlig frei wird. Sie hält sich an keine Gesetze mehr. Versammlungsfreiheit, Pressefreiheit, Demonstrationsrecht wird mit Füßen getreten. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, okay, es könnte jetzt auch Tote geben, eigentlich. Und das hat bei mir schon Eindruck gemacht, auf jeden Fall. Also ich hatte schon auch vorher, bevor ich da hingefahren bin, ich weiß nicht, ob ihr auch, ob jemand von euch auch da war, aber ich hatte Schiss auf jeden Fall, als ich da hingefahren bin. Ich fand es dann aber auch gleichzeitig wichtig, dass man sich davon auch irgendwie nicht einschüchtern lässt, weil die Inhalte, für die wir stehen, sind eben auch verdammt wichtig. Und ich hätte mir natürlich gewünscht, dass ich vielleicht ein bisschen länger Gelegenheit bekomme zum Demonstrieren. Irgendwie, also bei der Abschlussdemo war ich dann ja auch schon in der GESA und so. Aber ich finde insgesamt gut, dass man sich nochmal klar macht, dass sich diese Gedanken, glaube ich, auch ganz viele andere gemacht haben. Weil trotz dieser ganzen Drohkulisse, trotz dieser massiven Polizeigewalt, die es die ganze Zeit gab, trotz der medialen Hetze, die es auch gab während den Protesten und so, sind ja 70.000 Leute dann zu dieser großen Abschlussdemo gekommen. Insgesamt waren über 100.000 Leute auf die Straße und die Drohkulisse hat eben nicht funktioniert. Insofern finde ich das einen großen Erfolg. Und mein Eindruck ist auch, dass die Prozesse, die jetzt kommen, auch so ein bisschen versucht sind, aus dieser Defensive rauszukommen. Weil eigentlich hat in meinem Gefühl die Polizei und auch die Hamburger Politik eine Schlappe kassiert. Ja, vielleicht danke dir. Vielleicht setzen wir da direkt nochmal an. Ne? Du hast was geschildert zu der Drohkulisse im Vorhinein und schon ein bisschen angedeutet, was in deiner Fantasie ist für den Verfolgungseifer, der jetzt besteht. Da würde ich dann gerne euch fragen, wie erklärt ihr euch den Verfolgungseifer der Behörden im Rahmen der G20-Proteste jetzt auch noch 6,5 Jahre, nachdem wir das stattgefunden haben? Und vielleicht könnt ihr dann auch schon direkt was dazu sagen, was denn eigentlich den Angeklagten im Rottenbach-Verfahren vorgeworfen wird? Ja, also ich glaube tatsächlich, den Verfolgungseifer kann man sich an zwei wesentlichen Punkten erklären. Und den einen, da will ich direkt an Nils anknüpfen, oder vorne weggeschickt, ich glaube, die Betroffenen jetzt in diesem Verfahren, aber auch insgesamt in dem Rottenbach-Verfahren, es geht der Justiz nicht um die Betroffenen an sich als Person, sondern die Betroffenen stehen da stellvertretend für die G20-Prozesse insgesamt. Und die Justiz hat zwei Gründe, warum sie diese Verfahren jetzt immer noch mit so einer massiven Kulisse auch weiterführt. Also muss ich mal vorstellen, wir verhandeln eigentlich Vorwürfe, zu denen komme ich auch gleich noch, die normalerweise vom Amtsgericht verhandelt werden. Die normalerweise irgendwie in einem kleinen Prozess mit einer Berufsrichterin verhandelt werden. Die verhandeln wir jetzt von einer Strafkammer mit drei Berufsrichterinnen, zwei Chefen in großen Sälen mit großem Medienecho. Da wurden gigabyteweise irgendwie Akten zusammengesammelt. Das ist ein Riesenverfahren für einen sehr, sehr kleinen Ausschnitt, der eigentlich passiert ist. Und Nils hat es, glaube ich, richtig gesagt. Ein Grund, warum sie dieses Verfahren jetzt noch führen, ist, was dort schon vor Ort tatsächlich passiert ist und vor allem, wie sie das Ganze vorbereitet haben. Man hat ja schon Monate vorher angefangen zu sagen, da kommen 10.000 Gewalttäterinnen nach Hamburg. Das sind alles Staatsfeinde. Wir müssen die bekämpfen, wir müssen hier alles auffangen, was der Staat an Härte zu bieten hat, um diese Menschen zu bekämpfen, die da protestieren wollen. Und das hat man ja auch gemacht. Also Nils hat schon eine ganze Menge aufgezählt und das ist leider noch nicht alles. Zum ersten Mal in Deutschland hat das SEK einfach in der Öffentlichkeit mit scharfen Maschinenpistolen Einsätze gefahren. Zum ersten Mal wurden auf Versammlungsteilnehmerinnen Gummigeschosse abgeschossen in Deutschland. Es wurde Gesichtserkennungssoftware in der Stadt eingesetzt, um Personen schon bevor sie überhaupt irgendwie die Chance hatte, an Versammlungen teilzunehmen, in den Datenbanken zu registrieren. Das BKA und der Verfassungsschutz haben sich eingeschaltet, um Journalistinnen fernzuhalten. Das ist ja einfach ein Ausmaß an staatlicher Gewalt und staatlicher Einflussnahme, was wir davor einfach tatsächlich in dieser Form und Ballung so noch nicht gesehen haben. Und das braucht natürlich eine Rechtfertigung. Und es braucht auch eine Rechtfertigung. Es ist ja wahnsinnig viel an Bildern auch übrig geblieben, dass die Welcome to Hell Demo nach 50 Metern komplett auseinandergeknüppelt wurde. Und auch diese ganzen Bilder von den Auseinandersetzungen, die sind ja im öffentlichen Gedächtnis geblieben. Und dieses öffentliche Gedächtnis, das will man jetzt natürlich nochmal dazu nutzen und sagen, hier, das sind die Verantwortlichen, diese Betroffenen, das sind die Feinde unserer Demokratie, die wollen wir bekämpfen, die müssen wir jetzt hart bestrafen, auch einfach um zu sagen, oder um diesen Blick der Öffentlichkeit weg davon zu lenken, was da eigentlich an massiver staatlicher Gewalt stattgefunden hat. Und da muss man, glaube ich, auch sagen, insbesondere auch in diesem konkreten Fall, um der Polizei einen Freifahrtschein zu geben, die dort einen massiv gewaltvollen Einsatz gefahren hat, ohne sich an irgendwelche rechtlichen Beschränkungen, ohne sich irgendwie ans Versammlungsrecht zu halten, einfach eine Versammlung auseinandergeprügelt hat und dabei Leute schwer verletzt hat. Und der Staat hat darauf keine Antwort, als zu sagen, das war keine Versammlung, die Polizei hat es schon alles richtig gemacht, weil das waren Staatsfeinde. Und das versuchen sie in diesem Verfahren durchzusetzen. Und das eben ganz konkret anhand des Vorwurfs, das ist schon gesagt, schwerer Landfriedensbruch. Es ist immer schwierig, so juristische Vorwürfe irgendwie einfach zu erklären. Also man muss sehen, Landfriedensbruch ist schon immer eine politische Straftat gewesen. Also es war schon immer, schon von Anbeginn an ein Gesetz, was darauf abgezielt hat, auf politische Bewegung. Es geht darum, der Vorwurf ist, gemeinsam aus einer Menschenmenge heraus Gewalttätigkeiten gegen Personen oder Sachen zu begehen. Das ist Landfriedensbruch ganz kurz zusammengefasst. Und das werfen Sie den Betroffenen hier vor, ohne dass es eine einzige konkrete Person gibt, der Sie irgendeine konkrete Handlung vorwerfen. Das muss man auch sagen. Allen Betroffenen wird nichts anderes vorgeworfen, als da gewesen zu sein, an diesem Ort. Und die Staatsanwaltschaft versucht zu konstruieren, dass alle, die da gewesen sind, dafür mithaften und dafür verurteilt werden, was dort passiert. Egal, was vorher war, egal, was sie konkret persönlich gemacht haben, sondern sie haften dafür. Und die Staatsanwaltschaft versucht das so zu argumentieren, dass dort vor Ort, sagen sie, gar keine Versammlung stattgefunden hat, sondern dass es eine Zusammenrottung von Menschen gewesen wäre, die von Anfang an kein anderes Ziel gehabt hätte, als Gewalttätigkeiten zu begehen und dementsprechend eine massive Gefahr für die Öffentlichkeit dargestellt hätte und Gewalttätigkeiten gegen die Polizei begangen hätte. Das ist das Bild, das die Staatsanwaltschaft versucht zu konstruieren, um weiterhin das aufrechtzuerhalten, was auch die Politik rund um G20 und seit G20 dauerhaft versucht aufrechtzuerhalten. Nämlich, dass es keine staatliche Gewalt gegeben hätte, sondern nur Gewalt irgendwelcher Verrückter, die dort Gewalttaten begehen wollten in Hamburg. Danke dir. Könnt ihr uns eine juristische Einschätzung geben des Rundenbach-Verfahrens, das jetzt ja eben nächste Woche beginnt, und vielleicht auch schon dazu sagen, inwiefern Verurteilungen in diesem Rundenbach-Verfahren das Recht auf Versammlungsfreiheit einschränken würden? Ja, also man muss vielleicht mal mit dem einen anfangen. Man fragt sich natürlich 6,5 Jahre nach diesen Ereignissen, was soll da unterm Strich im Falle einer Verurteilung noch rauskommen? Also unsere Einschätzung ist so, dass es um die Strafen, die da ausgesprochen werden können, wenn es zu einer Verurteilung kommt, weniger geht. Weil nach 6,5 Jahren wird es aller Voraussicht nach eine Freiheitsstrafe ohne Bewährung nicht mehr geben. Es gibt vielleicht eine Mitbewährung, es gibt vielleicht eine Geldstrafe, aber es geht, glaube ich, der Staatsanwaltschaft nicht darum, hier möglichst hohe Strafen zu erwirken. Ich glaube, Adrian hat das schon angesprochen gerade, es geht zum einen darum, sich im Nachhinein einen Freifahrtschein für das Verhalten des Hamburger Senats, das damals an den Tag gelegt worden ist, zu verschaffen. Also wenn wir uns mal erinnern, Scholz hat vorher gesagt, vor dem Gipfel, macht euch keine Sorgen, Leute, ich habe alles im Griff. Am 9. Juli werden die Hamburger aufwachen und werden sich fragen, ach, der Gipfel war hier? Davon haben wir ja gar nichts mitbekommen. Das war der O-Ton. Ja. Wir wissen alle, wie es gelaufen ist. Es ist ihnen völlig aus dem Ruder gelaufen. Sie haben im Vorfeld unglaublich an der Eskalationsschraube gedreht. Nach dem Zusammenknüppeln der ersten Demo, der Auftaktdemo, ist in Hamburg das blanke Chaos ausgebrochen. Wenn man jetzt mal aus der Sicht eines normalen Hamburger Bürgers sich das anguckt, mit der M-Chaussee, mit kaputtgemachten Autos und es ist ihnen völlig aus dem Ruder gelaufen. Ja. Und ich glaube, dafür soll im Nachhinein eine Legitimität verschafft werden, dass man sagen kann, nicht der Hamburger Senat ist derjenige, der da irgendwie das falsch angegangen ist, sondern es waren die bösen Demonstranten, die alles kaputt gemacht haben. Das ist so der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist, da muss ich ein bisschen ausholen, Wir verstehen diese Anklageschrift als einen ganz massiven Angriff auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit. Und zwar aus folgendem Grund. Also die Haltung der Staatsanwaltschaft ist so, dass die sagen, jeder, der dabei gewesen ist, der haftet mit für alles, was dort geschieht. Und sie beziehen sich dabei auf eine Entscheidung des Bundesgerichtshofes aus dem Jahr 2017. Der Sachverhalt, der da zugrunde gelegen hat, war folgender. Es verabreden sich zwei unterschiedliche Fangruppen von Fußballvereinen zu einer sogenannten dritten Halbzeit. Also sich außerhalb des Stadions irgendwo zu prügeln. Ja. Die marschieren aufeinander los und sind dafür verurteilt worden, wegen einfachem Landfriedensbruch, weil die gesagt haben, jeder, der sich an so einem Marsch beteiligt, wo vollkommen klar ist, es geht darum, sich zu prügeln, der haftet mit. Und einer der Angeklagten aus dieser sogenannten Hooligan-Entscheidung, der hatte sich dann nur verteidigt und hat gesagt, ja, ich bin zwar anfangs mitgelaufen, aber bevor es losging, bin ich weggegangen. Und da hat der Bundesgerichtshof gesagt, mein Lieber, das hilft dir nichts. Du hast mit dem anfänglichen Mitmarschieren eine Drohkulisse aufgebaut. Und ob du jetzt vorher ausscherst und dich gar nicht prügelst, ist uns egal. Du haftest auf jeden Fall mit. Und diese Entscheidung, auf die beziehen sie sich im Wesentlichen, wo, muss man sagen, der Bundesgerichtshof damals gesagt hat, diese Entscheidung ist auf Demonstrationen und auf das Demonstrationsstrafrecht nicht anwendbar. Ja. Ungeachtet dessen sagt die Staatsanwaltschaft, nee, das sehen wir anders. Jeder, der da mitmacht, ganz egal, ob ich in der 40. Reihe bin und vorne schmeißen 20 Leute Steine, hafte ich mit, nur weil ich da in dieser Menschenmenge dabei gewesen bin. Und zum Einwand des Bundesgerichtshofes zu sagen, auf Demonstrationen ist das nicht anwendbar, sagt die Staatsanwaltschaft, na gut, dann sagen wir einfach, das war gar keine Demonstration. Die hatten zwar ein Transparent und haben auch Parolen gerufen, das hat aber hinter dem gesamten Charakter dieses Blockes, ist das so sehr zurückgetreten, dass man hier von einer Demonstration überhaupt nicht sprechen kann. Also das Recht auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit wird en bloc abgesprochen. Und es wird gesagt, dass der einzige Zweck dieser Zusammenkunft war, Straftaten zu begehen. Von Anfang bis Ende. Und jeder, der da in diesem Block mit ist, mit drin ist, der haftet eben mit. Und wir sehen das als einen weiteren Versuch, dass die Grundrechte auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit hier auszuhebeln. Wir erleben das seit 3 Jahren ungefähr. Ganz massiv, das fing an mit Corona. Ich meine, es war schon immer so, dass missliebige Meinungen hier vom Staat verboten, behindert, eingeschränkt worden sind. Das kennen wir gar nicht anders. Das ist in der gesamten Geschichte der Bundesrepublik so gewesen. Aber wir sehen das schon so, dass es in den letzten 3 Jahren andere Qualitäten da hervorkommen. Das fing an mit diesen Corona-Demos. Da gab es eine sehr große Bandbreite von Leuten, die sich daran beteiligt haben. Von denen, die gesagt haben, das Virus gibt es gar nicht, über die müssen wir nicht reden, bis hin zu denen, die gesagt haben, bevor ich mich impfen lasse, möchte ich gerne ein paar mehr Informationen haben. Das wurde generell, auch medial, unter dem Stichwort Corona-Leugner abgetan. Es wurden unsinnige Auflagen erlassen, wie 1,5 Meter Abstand auf den Demonstrationen. Es wurden, wir wissen alle, Verhungerung verboten. Bei diesen Demonstrationen wurde sie angeordnet, dass gesagt worden ist, also nur mit FFP2-Maske. Ja. Vollkommen absurd, setzte sich dann fort im Ukraine-Krieg. Dieses Fähnchen verboten, jenes Fähnchen verboten. Selbst die Fahne der Sowjetunion haben sie verboten, die damit überhaupt nichts zu tun hat. Dieser Buchstabe nicht, jener Buchstabe nicht. Also wo man sich, wenn man sich so die Auflagen angeguckt hat, gedacht hat, das wird hier immer kleinkarierter. Ja? Und setzt sich fort bei den kurdischen Demonstrationen, Öcalan im Kampfanzug nein, im Zweireiher ja. Ja. Also wo man sich dann gefragt hat, was soll dieses Theater? Jetzt mit dem Gaza-Krieg geht es weiter. Ja? Gerade Hamburg hat sich da wieder hervorgetan, ein flächendeckendes Verbot sämtlicher pro-palästinensischer Demonstrationen gab es hier in Berlin anfangs auch. Nachher sind sie da ein bisschen zurückgerudert. Aber auch da diese Parole ja, dieses Fähnchen nein. Mir ist ein Fall bekannt, dass eine Person durch das Rufen des Slogans From the river to the sea, we demand equality. Ich hoffe, ihr könnt alle Englisch. Das hat ein Verfahren wegen Volksverhetzung zur Folge gehabt. Wo man sich fragt, drehen die hier völlig ab? Und wir müssen auch jetzt mal so als Ausblick, wir haben 3 Landtagswahlen in diesem Jahr und es wird der Zeitpunkt kommen, wo die AfD in irgendeiner dieser Landtage in der Regierung mit drin sitzen wird, weil anders gar keine Mehrheit mehr zustande kommen. Und die werden eine solche Rechtsprechung natürlich dankbar aufgreifen, wenn sie sich gegen Linke richtet. Ja? Und deswegen denke ich, wir werden auch dieser Anklageschrift deswegen entgegentreten, weil wir uns das nicht bieten lassen wollen, diese massiven Einschränkungen von Meinungs- und Versammlungsfreiheit, die ohnehin, ich habe da gerade ein paar Beispiele genannt, es wirklich die nichts unversucht lassen, momentan auch auf die Inhalte dieser Demonstrationen Einfluss zu nehmen. Ja, jede Kritik am Staat Israel wird gleich als antisemitisch abgetan. Das ist nach meinem Dafürhalten absurd. Ist aber auch am Ende egal. Man muss, denke ich, auch andere Meinungen aushalten können, wenn man sagt oder wenn man für sich selber in Anspruch nimmt, einen demokratischen Rechtsstaat zu fahren. Ja? Auch wenn einem die Meinungen nicht passen. Das ist eben so. Aber das, was die Staatsanwaltschaft Hamburg hier macht mit dieser Anklageschrift, das ist Meinungs- und Versammlungsfreiheit massiv einzuschränken, weil jeder, der sich einer Demonstration anschließt, die an irgendeinem anderen Ort unfriedlich verläuft, Gefahr läuft, dafür verurteilt zu werden. Soweit erstmal. Ich würde noch vielleicht einen ganz kleinen Punkt ergänzen. Mein Kollege hat ja jetzt gerade gesagt, wir haben auch zu befürchten, dass wir eventuell bald Faschisten an der Regierung haben. Wenn sich diese Rechtsauffassung der Staatsanwaltschaft durchsetzt, wir wissen alle, in jeder Demonstration sind Zivilbeamte der Polizei. Wir wissen nicht, wer diese Zivilbeamten sind. Sie sind meistens nicht erkennbar. Der Staat hätte es mit dieser Rechtsprechung, mit dieser Rechtsansicht der Staatsanwaltschaft vollständig in der Hand, bei jeder Demonstration durch Einsatz von Zivilbeamten dafür zu sorgen, dass ausnahmslos jeder Teilnehmerin dieser Demonstration am Ende strafbar ist. Und damit tatsächlich ein effektives Mittel in der Hand, selbst eine Situation zu schaffen, um effektiv politisch ungewollte Versammlungsteilnehmerinnen strafrechtlich zu bekämpfen. Und ich glaube, das muss man ganz deutlich sehen, was das für eine Folge wäre. Ich danke euch für eure juristischen Ausführungen dazu. Ja, dann würde ich dir als Betroffenen in dem Verfahren nochmal das letzte Wort geben. Der Massenprozess im Rottenbach-Komplex geht jetzt nächste Woche los und du bist im Verfahren mit 5 weiteren Personen. Was kommt da auf dich und auf die anderen zu und wie geht ihr damit um? Ich würde vielleicht noch einmal ganz kurz ausholen und sagen, dass vielleicht, dass dieses ganze Verfahren ja jetzt schon seit 6 Jahren oder über 6 Jahren in der Schwebe ist. Also eigentlich seit 6 Jahren hängt dieses Damoklesschwert über dir drüber. Und man weiß eigentlich nicht so, was passiert denn jetzt eigentlich. Und natürlich macht das einerseits psychisch was mit dir. Es hat aber für viele Angeklagte auch ganz konkrete Folgen. Also ich weiß zum Beispiel von einer Angeklagten, die einfach seit Jahren keine Staatsbürgerschaft und keine Arbeitserlaubnis bekommen hat, weil dieses Verfahren eben noch lief. Also das musst du dir mal reintun. Also du kannst jahrelang kein Geld verdienen, weil du 2017 auf einer Demo gewesen sein sollst. Also das sind so die ganz konkreten Folgen. Dazu kommen dann natürlich diese Hunderten von Arbeitsstunden, die wir in die Soli-Arbeit reinstecken und in die ganze Prozessvorbereitung. Dazu kommt auch die ganze Bespitzelung und Einschüchterung im Vorfeld durch die Hausdurchsuchung zum Beispiel. Dazu kommt auch die Vorverurteilung, die es ja gab von Medien oder Teilen der Medien, muss man sagen. Und insbesondere aber natürlich von Polizei und Staatsanwaltschaft. Das war ja alles, bevor das Verfahren gegen uns überhaupt eröffnet wurde. Und jetzt geht der ganze Wahnsinn ja erst richtig los, muss man sagen, sozusagen. Also das Gericht erwartet jetzt allen Ernstes von uns, dass wir über ein halbes Jahr verteilt mindestens 25 Mal nach Hamburg fahren müssen. Also beziehungsweise, ja, also aus der ganzen Republik sollen die Leute dann alle zwei Wochen viermal im Monat nach Hamburg eiern. Und es ist noch nicht mal klar, ob dann der Prozess überhaupt durch ist. Also es ist ein völliger Wahnsinn. Und es ist natürlich mit Job, mit Ausbildung, mit Kindern überhaupt mit, also irgendeiner Form von Verpflichtung, die du im Leben hast, eigentlich überhaupt nicht machbar. Und ich finde, man sieht da auch ganz deutlich, dass das, was da passiert, eigentlich Einschüchterung und überhaupt Vorverurteilung und präventive Bestrafung von der Aktivistinnen und Aktivisten ist, ohne dass da überhaupt jemals ein Urteil gefällt wurde. Das ist die eine Seite. Andererseits hat mich aber auch die Solidarität, die wir bekommen haben und die wir jetzt gerade noch bekommen, auch überwältigt. Die Staatsanwaltschaft will uns ja irgendwie so kollektiv verurteilen, ihr habt das auch eben erklärt. Und durch diese kollektive Anklage hat sie aus uns jetzt irgendwie auch ein Kollektiv gemacht, finde ich. Also wir haben uns in den letzten Monaten, haben wir dann Kontakt unter den Anwälten aufgenommen, haben uns vernetzt und wir sind jetzt auch entschlossen, diesen Prozess, wie das eben auch richtig gesagt wurde, eben politisch zu führen und offensiv zu führen. Ihr habt das eben erklärt. Wir haben immer diese Floskel, angeklagt sind wenige und gemeint sind wir alle. Aber ich finde, in diesem Fall sieht man wirklich ganz konkret, dass es eben mehr ist als so eine Floskel. Also es sind jetzt wir konkret, stehen jetzt auf der Anklagebank vielleicht, aber es geht nicht um uns sechs oder nicht mal um uns 85, die da überhaupt im Rottenberg-Prozess angeklagt sind, sondern wirklich potenziell betroffen davon sind alle, die irgendwie in den nächsten Jahren vorhaben, sich irgendwann mal an einer Demo zu beteiligen, an einer Kundgebung zu beteiligen, irgendwie an einem Streik zu beteiligen, möglicherweise auch einfach nur an einer Menschenansammlung. Das heißt, dieser Prozess, der dreht sich eigentlich nicht um uns, sondern das ist ein Angriff der Staatsanwaltschaft auf das Recht auf freie Versammlung und genauso wollen wir das auch beantworten. Vielen Dank. Ja, euch allen hier mit mir auf dem Podium nochmal ganz großen Dank für eure Beiträge. Wir würden das jetzt gerne öffnen noch für Fragen aus dem Publikum. Ja, ich wundere mich so ein bisschen über die erste Erklärung. Also ich frage mich die ganze Zeit auch, warum machen die das jetzt so viele Jahre danach? Und dieses Argument, was ihr am Anfang gebracht habt, dass sie irgendwie im Nachhinein die Polizeigewalt rechtfertigen wollen oder so, das erscheint mir irgendwie nicht so überzeugend, weil ich hätte jetzt, aber ich bin da auch nicht so drin in dieser Politik, wie die sich sowas zurechtlegen oder vor wem die sich rechtfertigen müssen, aber mir erscheint es eher so, als ob dadurch jetzt wieder dieser ganze Staub aufgewirbelt wird von Hamburg, was ja eigentlich für Olaf Scholz und so weiter eher ein Desaster war, hätte ich gedacht. Also ich hätte gedacht, die haben gar kein Interesse daran, das nochmal aufzuwirbeln. Deswegen wunderte mich, dass ihr das so hochhängt, quasi, dass sie im Nachhinein da irgendwas noch wieder richtigstellen wollen oder in Ordnung bringen wollen. Ja, ich glaube, es geht auch da um zwei Sachen. Einerseits, das Verfahren haben sie ja nicht jetzt gestartet. Und es ist klar, dass egal wie dieses Verfahren endet, das ist eine öffentliche Meldung. Und die haben ja direkt nach G20 schon einen wahnsinnigen Ermittlungsapparat da angesetzt. Also sie haben nach Leuten eine Öffentlichkeitsfahndung herausgegeben wegen dieser Situation. Auch eine Ermittlungsmaßnahme, die davor längst nicht so normalisiert war, wie sie jetzt ist. Die haben bundesweit Hausdurchsuchungen gemacht mit, ich glaube, 600 Polizistinnen, die da an einem Tag bundesweit in Wohnungen reinmarschiert sind. Die haben einen wahnsinnige Propaganda quasi zu diesem Verfahren gemacht. Und ich glaube, darum geht es auch, dass sie jetzt nicht sagen können, wir stellen das ein, das war doch alles nicht so schlimm. Weil das wäre natürlich auch eine Meldung, die dabei rauskommt. Also sie wissen ja, dass es nicht geräuschlos zu Ende wäre, sondern dass das weiterhin beobachtet wird. Und das wäre eine wahnsinnige Niederlage. Die wollen sie auf keinen Fall kassieren. Und das andere, ein anderer Punkt ist natürlich auch das Juristische. Und da wurde ja jetzt gerade erst das letzte Verfahren gegen einen Polizeibeamten eingestellt, sodass wir jetzt gerade tatsächlich das Schlussfazit haben, zu G20 wird es kein einziges Verfahren wegen Polizeigewalt geben. Und da spielt natürlich diese Situation auch eine massive Rolle, weil wir haben 14 Leute, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Wir haben da schwerste Verletzungen, die öffentlich, also die ARD hat das ja weiterhin auf ihrer Mediathek, die Polizeivideos dazu. Man sieht, warum diese Personen verletzt wurden. Und dass das Ganze alles durch die Polizei verursacht wurde. Und da braucht es natürlich auch eine juristische Erklärung dafür, um vor sich selbst auch rechtfertigen zu können, juristisch, warum eigentlich kein einziger dieser Polizisten, die an diesem Einsatz beteiligt waren, ein Verfahren zu befürchten hat. Danke. Du willst was sagen? Ich hätte noch eine kurze Frage, die ist relativ banal. Wenn so ein Prozess gleich auf so einer Ebene startet, heißt es, dass dann eigentlich keine wirkliche Berufungsinstanz mehr gibt, sondern das nächste dann gleich die Revision wäre? Ja, genau. Also das ist tatsächlich eine Besonderheit, die eben damit zusammenhängt, wie ich es am Anfang gesagt habe. Normalerweise bei dem Vorwurf wären wir vom Amtsgericht. Das heißt, im Falle von einer Verurteilung hätten wir eine Berufungsinstanz zum Landgericht, wo nochmal eine Beweisaufnahme stattgefunden hätte, wo man sich nochmal verteidigen kann. Die haben wir dadurch, dass es jetzt am Landgericht angeklagt ist, nicht. Im Falle von einer Verurteilung gibt es dann nur noch die Revision. Da wird nur auf Rechtsfehler überprüft und das ist meistens auch nur ein schriftliches Verfahren. Das heißt, dadurch, dass es zum Landgericht angeklagt ist, wird den Betroffenen eine Instanz genommen. Dann vielleicht gleich noch eine kurze Rückfrage. Wer entscheidet sowas eigentlich, auf welcher Instanz das passiert, ob das Amtsgericht ist oder ob es direkt zum Landgericht geht? Also die Staatsanwaltschaft hat in diesem Fall eine Anklage zum Landgericht erhoben, weil die gesagt haben, es ist ein besonderer Umfang der Angelegenheit. Das ist für ein Amtsgericht mit 25 Verhandlungstagen nicht zu stemmen. Ja, und das Gericht entscheidet dann darüber, lasse ich diese Anklage vor meiner eigenen Kammer zu oder sage ich, nö, das ist Pille-Palle, das können wir beim Amtsgericht auch machen. In diesem Fall haben sie gesagt, wir nehmen das. Ich würde gerne nochmal die Relevanz für die Bewegung betonen, weil, so wie ich das verstanden habe, dieses Verfahren natürlich dann auch zu so einem Präzedenzfall werden könnte, der dann wiederum zum Beispiel jüngstes Beispiel auch auf das, die Verfahren, die jetzt in Leipzig anstehen, übertragen werden könnten, also auf den großen Kessel mit über 1100 Menschen, die auch alle, denen auch allen kollektiv schwerer Landfriedensbruch vorgeworfen wird. Genau, ich wollte einfach nochmal rückfragen, ob das dann sozusagen dann tatsächlich auch irgendwie realistisch der Fall wäre. Und auf jeden Fall auch nochmal danke dafür, dass ihr irgendwie die Perspektive eingeordnet habt, was das für eine Bedeutung auch für uns als Bewegung hätte, wenn wir davon ausgehen, dass die AfD demnächst in den Landtagen und dann später auch im Bundestag sitzen wird. Genau. Sehen wir genauso. Es wird ein Präzedenzfall sein in die eine oder die andere Richtung. Auch dadurch, dass wir beim Landgericht starten, ist relativ absehbar, dass dieses Verfahren wahrscheinlich auch vor dem Bundesgerichtshof landen wird. Das heißt, wir werden danach eine Situation haben, in denen sich dann auch die meisten Bundesländer daran gebunden fühlen, was bei diesem Verfahren rauskommt. Und wenn sich die Staatsanwaltschaft Hamburg mit ihrer Rechtsauffassung durchsetzen sollte, dann haben wir das zu befürchten, dass das in Zukunft so laufen wird. Dass wir bei solchen Großveranstaltungen befürchten müssen, dass schlicht und einfach alle, die an den Versammlungen teilnehmen, Gefahr laufen, am Ende dafür verurteilt zu werden. Ich wollte noch was Motivierendes vielleicht dazu sagen. Ich hoffe, ich begebe mich da jetzt nicht juristisch auf dünnes Eis, aber es war doch, wenn ich das richtig verstehe, so, dass der Landfriedensbruch früher mal, so in den 60ern, 50ern und so, so ausgelegt wurde, wie das jetzt die Staatsanwaltschaft will. Da war das kollektiv. Und dann gab es das Brockdorf-Urteil, ist es das? Oder gibt's? Also dann hat sich das geändert, durch die politische Bewegung. War das nicht so? Willst du dazu mal was beitragen, könnte es doch bestimmt juristisch erklären, was da passiert ist, oder? Aber das hat sich doch mal zu unseren Gunsten auch verändert. War das nicht so? Ja, das hat sich verändert. Also man kann es tatsächlich historisch sehr gut nachvollziehen. Also das Gesetz ursprünglich stammt mal von 1871, und damals hat man schon erkannt, das ist eine Gefahr, weil das ziemlich, ziemlich weitgehend ist und man nicht so einfach abgrenzen kann, wen können wir da eigentlich für verurteilen. Und damals hat man sich dann darauf festgelegt, es ist sogar für die damaligen Verhältnisse denen zu weitgehend und man muss schon irgendwie persönlich was gemacht haben, um wegen Landfriedensbruchs verurteilt zu werden. Das Ganze, diese Auffassung, die hat sich erstmal in den 20er Jahren geändert im Zuge dessen, dass gerade die Arbeiterinnenbewegung bekämpft werden sollte. Und dort hat man es explizit so geändert, dass plötzlich keine persönliche Tat mehr notwendig war, um die Person wegen Landfriedensbruchs zu verurteilen. Das haben natürlich dann auch in den weiteren folgenden Regimen die Nazis sehr gerne aufgenommen. Das wurde in den 20ern, in den 30ern sehr effektiv auch genutzt, um die Arbeiterinnenbewegung zu bekämpfen. Und das war dann eine große Debatte nach 45, was machen wir eigentlich mit diesen Paragraphen? Und dann hatte man sich in den 60ern tatsächlich politisch im Bundestag dann im Zuge der Strafgesetzbuchsreform darauf geeinigt zu sagen, das war ein Fehler, das ist sehr, sehr gefährlich, diesen Landfriedensbruch so weit zu fassen, und hat gesagt, nee, wir brauchen eine konkrete, nachweisbare Handlung eines Einzelnen, um diesen verurteilen zu können. Die CDU hat es seitdem in jeder Legislaturperiode versucht zurückzudrehen, ist immer gescheitert, und die Staatsanwaltschaft versucht das jetzt einfach auch tatsächlich, muss man sagen, an den Parlamenten vorbei wieder zurückzudrehen. Danke auch nochmal für diese historische Einordnung des Paragraphen. Da ist noch eine Frage. Ja, ich wollte nochmal fragen, also wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja die Strategie von der Staatsanwaltschaft zu sagen, dass das gar keine Demonstration war. Und da frage ich mich jetzt, wie ist denn da die, also gibt es da denn so eine Definition irgendwie, ab zwei Transparenten und ein Megafon, ist es noch eine Demo oder wie, oder muss die Faust gehoben sein oder könnt ihr dazu, also ich verstehe nicht so ganz, wer hat da die Definitionsmacht von, was ist eine Demonstration, wo sind da die Trennlinien? Und da wollte ich nochmal fragen, wie ihr das einschätzt und was da so auf die Angeklagten zukommt, so für Argumentation. Ja, eigentlich ganz einfach, zu beantworten. Also eine Demonstration findet dann statt, oder ein Aufzug, wenn sich ein Haufen Leute zusammentun, um öffentlich eine Meinung zu äußern. Es gibt keine Verpflichtung, Parolen zu rufen. Es gibt auch keine Verpflichtung, Transparente mitzuführen, hat sich aber so eingebürgert in den letzten Jahrzehnten. Genau, und G20 hat da in Hamburg stattgefunden und die Prozesse finden jetzt in Hamburg statt, aber wie eben auch gesagt wurde, angeklagt sind Leute von ganz weit her, also aus der ganzen Bundesrepublik und darüber hinaus. Und das ist jetzt einfach nochmal so ein Moment, wo wir gemeinsam dahin mobilisieren und wo alle nochmal nach Hamburg fahren. Und die Kampagne selber, gemeinschaftlicher Widerstand, ist ja eben auch bundesweit. Und ja, ich glaube, wir wollen da einfach nochmal zeigen, dass wir die Repression an der Stelle nicht akzeptieren und dass sich nichts daran geändert hat, dass wir immer noch auf die Straße gehen gegen die gesellschaftlichen Bedingungen, gegen die wir auch 2017 in Hamburg auf die Straße gegangen sind. Und für andere gesellschaftliche Verhältnisse. Ich bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich, dass ihr alle da seid. Ich hoffe, viele von euch auch nächste Woche in Hamburg zu sehen oder aber zu den weiteren Prozesstagen. Wie gesagt, zweimal im Monat bis in den August hinein wird es mindestens gehen. Und ich glaube, für alle Angeklagten ist es sehr wertvoll, wenn da eine breite Solidarität eben nicht nur jetzt zum Auftakt, sondern wenn irgendwie weiterhin Leute da solidarisch sind oder eben Aktionen in Berlin und in anderen Städten vor Ort machen, um sich solidarisch zu zeigen mit denen, die in diesem Prozess stellvertretend für uns alle da auf der Anklagebank sitzen. Vielen Dank an euch, die ihr mit mir hier auf dem Podium sitzt. Vielen Dank euch allen und einen schönen Abend noch.